Ach, das ging aber schnell. Hey, Jagger! Schau mal her, hier steht etwas über dieses Fischsterben am Fluss. Wo? In der Zeitung? Konkret! Lies mal vor, was schreiben Sie denn? Haben Sie schon was herausgefunden? Pass auf, hier steht: mysteriöses Fischsterben. Kinder fanden verseuchte Wasserstelle. Polizei tappt im Dunkeln. Hier. Bei der Wasseranalyse stellte man verschiedene Giftstoffe fest. Die örtlichen Betriebe wurden bereits dahingehend untersucht. Da in keiner der Fabriken diese Stoffe verwendet werden, schließen die Experten eine Beteiligung der örtlichen Industrie aus. Ungewiss ist, wie weit die Schadstoffe den Fluss bereits verseucht haben. Die Polizei fordert die Bevölkerung um Mithilfe auf. Das Baden im Fluss ist bis auf Weiteres verboten. Das ist ein Hammer! Ein echtes Umweltverbrechen und das direkt vor unserer Haustür. Kaum zu glauben, dass es immer wieder Menschen gibt, die so unverantwortlich sind und ihre Geschäfte auf Kosten der Natur machen. Wieso? Was für Geschäfte? Na, das kannst du dir doch denken. Da gibt es irgendwelche Gauner, die illegal weiß der Kuckuck was herstellen und die Abfallchemikalien dann einfach in den nächstbesten Fluss schütten. Du meinst, wir sind einer kriminellen Bande auf die Spur gekommen? Tja, was soll es denn sonst sein? So ein Dreckszeug kommt entweder aus Schlamperei in den Fluss oder weil man was vertuschen will. Das klingt logisch. Bleibt nur die Frage, wer ist dieser jemand und was will er vertuschen?